schau, du siehst nichts, du sagst, du bist doch nicht blind. Und ich sag, es ist nur so ein Gefühl, nur so ein Kribbeln im Genick. Wenn überhaupt, dann ist es gewiss kein gewöhnlicher Blick. Ganz um den Verstand.